DR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 220 5050. Und die erste Anruferin ist Caro, 22. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Um was geht's? Ja, ich hatte letztens das Thema gesehen, sexueller Missbrauch bzw. sexuelle Straftäterinnen. Ja. Und genau darum geht es bei mir auch. Bist du betroffen? Ja, bin ich. Erzähle. Und zwar bin ich mit 12 ungefähr von 3 Jugendlichen, von 3 14-jährigen Freundinnen sexuell missbraucht worden. Du warst 12, die waren 14. Genau. Was haben die mit dir gemacht? Ja, und zwar haben die 2 haben mich festgehalten und eine hat mir einen Teddybären eingeführt, vaginal. Ein Teddybären? Ja, genau. Also das war so, da war ein kleiner Zirkus in dem Dorf, wo ich gewohnt habe. Und da durften wir dann selber auch eine Zirkusnummer, so eine Bodenturnnummer aufführen. Mhm. Und dafür haben wir eben zu viert geübt. Mhm. Und da ist das in dem Zusammenhang dann passiert auf einem Spielplatz. Wie groß war dieser Teddybär? Naja, also meine Handfläche ist nicht unbedingt groß, aber ungefähr Handflächengröße. Wie hast du dich währenddessen verhalten? Na, also dadurch, dass ich festgehalten wurde, konnte ich selber nicht weglaufen und ich war auch so versteinert, also ich konnte auch nicht schreien oder so, sondern ich habe es einfach irgendwie über mich ergehen lassen. Wo ist das passiert genau? Auf einem Spielplatz, da ist so ein Holzunterstand gewesen und da in der Ecke. Hast du Schmerzen gehabt? Ja, starke Schmerzen und ich habe auch sehr geblutet danach. Die haben den Teddybär eingeführt und ja. Wie ging es dann weiter? Na, dann haben die irgendwann von mir abgelassen und sind dann halt auch nach Hause, ne? Und dann bin ich auch irgendwie nach Hause gefahren. Und dann hast du aber vorher den Teddybären wieder entfernt? Ja, natürlich, klar. Und hast du es dann gleich zu Hause deinen Eltern, deiner Mutter erzählt? Nein, nein. Also ich konnte nicht drüber reden. Das erste Mal, dass ich drüber geredet habe, war jetzt 2011. Das heißt, es ist jetzt gute 3 Jahre her, dass ich das erste Mal drüber reden konnte. Aber du sagtest, dass du verletzt warst, du geblutet hast. Ja. Das ist nicht behandelt worden? Nein. Das habe ich komplett verheimlicht und mit mir selbst ausgemacht. Warum hast du es deiner Mutter nicht erzählt damals? Ich habe mich geschämt. Ich konnte es nicht erzählen und ich habe mir auch selber Vorwürfe gemacht, weil ich gesagt habe, ich hätte es vielleicht verhindern können. Ich hätte irgendwie anders reagieren können. Das ist immer das Fatale, dass die Opfer sich das denken, was natürlich de facto Blödsinn ist, weil was solltest du machen? Du konntest dich ja nicht wehren. Du warst jünger und die anderen waren in der Überzahl. Ja, natürlich, klar. Aber man macht sich schon irgendwie selber seine Vorwürfe. Natürlich, ja. Diese Mädchen hast du sicher dann später nochmal wiedergesehen oder immer wieder ja. gesehen. Ja, immer wieder. Jedes Jahr auf dem Dorffest. Genau. Wie war das dann, wenn du denen über den Weg gelaufen bist? Ich habe versucht, da irgendwie Abstand zu halten von denen. Also ich habe versucht, weiter weg von ihnen zu sein. Bin nicht zu denen gegangen oder so. Und habe versucht, da irgendwie wegzukommen von denen. Hattest du die Angst, dass die das vielleicht nochmal wiederholen könnten? Das nicht unbedingt, weil ich war ja dann nicht mit denen alleine auf so einem Dorffest. Mhm. Aber es war mir einfach unangenehm, in deren Nähe zu sein. Deswegen wollte ich dann nicht in der Nähe sein. Es ist das Ganze jetzt 10 Jahre her. Du bist jetzt 22. Genau. Und hast vor gar nicht so langer Zeit zum ersten Mal das ausgesprochen, darüber gesprochen. Mhm. Glaubst du, dass dieses Vorkommnis, das, was da passiert ist, dass das eine Auswirkung auf deine sexuelle Entwicklung hatte? Das kann schon gut sein. Also ich weiß es nicht genau. Was ich denke, ist, dass ich vielleicht anders fühle beim Sex als andere vielleicht. Mhm. Wie oft denkst du an diesen Vorfall? Also es gab eine Zeit, da habe ich sehr, sehr oft dran gedacht. Also gerade nachdem das passiert ist, Da habe ich dann mit ungefähr 13 einmal versucht, mich umzubringen, weil ich damit nicht klarkam. Mhm. Und dann, nachdem das alles eben wieder hochgekommen ist, da bin ich dann auch in schwere Depressionen verfallen. Ich habe dann angefangen, mir mal meine Arme aufzukratzen. Mhm. Habe auch da einen Selbstmordversuch hinter mir. Warst du denn, nachdem du das ausgesprochen hattest und es dir so schlecht ging, warst du in irgendeiner Behandlung? Erstmal nicht. Erstmal habe ich wieder versucht, das irgendwie alleine zu schaffen. Mhm. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich einfach zu schwach dafür war, dass ich es einfach alleine nicht geschafft habe, ohne professionelle Hilfe, weil ich auch wirklich stark gefährdet war. Mhm. Und dann hat mein Vater irgendwann gesagt, so entweder du gehst jetzt freiwillig in eine Therapie oder ich werde dich zwangseinweisen lassen. Und du bist freiwillig gegangen? Ja. Wie ist es dir ergangen in dieser Therapie? Es war schon hart, am Anfang vor allem drüber zu reden. Mhm. Und dann hat meine Therapeutin auch noch so eine Zurückführung, ich weiß nicht, wie das professionell heißt. Also sie hat mich auf jeden Fall immer und immer wieder danach gefragt und dann kamen immer und immer mehr Gedanken darüber. Also man mehr Details, die ich eigentlich verdrängt hatte. Mhm. Und das war auch schon ziemlich hart, das alles nochmal so zu durchleben. Hast du das eigentlich heute deinen Eltern erzählt? Wissen ja. die das? Die wissen das. Mhm. Die wissen das, ja. Wie haben die darauf reagiert, als du gesagt hast, das ist damals passiert und ich habe nichts gesagt? Die waren traurig und enttäuscht. Die haben halt gefragt, warum hast du es uns nicht erzählt? Wir sind doch immer für dich da. Mhm. Wir hätten dich doch unterstützt. Glaubst du, sie haben es verstanden, deine Begründung, die du mir gerade auch erzählt hast? Ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht, dass jemand, der das nicht erlebt hat, sich so da reinführen kann, wie das ist. Aber ich glaube, sie haben mittlerweile Verständnis auch dafür. Jetzt hast du dich psychologisch betreuen lassen, hast du auch schon gewisse Sachen gemacht, wie du es gerade erzählt hast. Geht es dir denn heute besser? Ja, auf jeden Fall. Also das mit den Armen auf Katzen hat aufgehört. Mhm. Ich fühle mich jetzt nicht mehr selbstmordgefährdet. Und diese Bilder, die hören auch langsam wieder auf. Mhm. Also ich hatte eine lange Zeit, dass ich nachts die Bilder hatte, dass ich davon aufgewacht bin, Albträume hatte. Dass auch am Tag, wenn ich alleine war und im Gedanken war, dass dann diese Bilder wieder hochgekommen sind. Also sehr, sehr gut, dass du es gemacht hast, ne? Dass du zu einem Profi gegangen bist. Ja. Glaubst du eigentlich im Nachhinein, die waren 14, die waren schon viel weiter als du, die waren schon in der Pubertät. Ja. Die haben auch schon sexuell gedacht, wesentlich mehr als du. Zu der Zeit. Glaubst du, das hatte was Sexuelles, was die da gemacht haben? Nein, also meine Theorie und die auch von meiner Therapeutin ist, dass die selber vielleicht irgendwas sexuell Missbrauchmäßiges gehabt haben. Auf jeden Fall die Anführerin sozusagen. Die anderen, die mich festgehalten haben, das sind wahrscheinlich nur Mitläufer gewesen, die es cool fanden in dem Moment. Mhm. Aber die es gemacht hat selber, ich nehme an, dass die selber Opfer ist. Vielleicht, das ist eine These, man weiß es nicht. Ja. Bist du jetzt mittlerweile so weit entfernt von der Geschichte, dass du vielleicht sogar den Täterinnen verzeihen kannst? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nie sauer auf die, nie. Also die einzige Wut, die ich hatte, die hat sich gegen mich gerichtet. Mhm. Ich bin ein Mensch, ich verzeihe ziemlich schnell und ich habe auch ein ziemlich großes Herz. Deswegen, also wenn die irgendwann mal zu mir gekommen wären und gesagt hätten, kannst du mir nicht vielleicht helfen? Ich glaube, ich hätte es sogar getan. Mhm. Also ich war nie sauer auf die. Es wäre natürlich ganz toll gewesen, wenn sie zu dir gekommen wären ein paar Jahre später und hätten gesagt, es tut uns so leid, was wir damals mit dir gemacht haben. Ja, aber solche Menschen sind die nicht. Das ist natürlich äußerst selten. Caro, ich freue mich, dass es dir wieder besser geht. Ja, danke schön. Das ist ein guter Fortschritt. Und wie gesagt, gut, dass du den Schritt zum Profi gemacht hast. Sonst hättest du dich wahrscheinlich noch länger gequält und viel zu lange damit rumgeschlagen. Ja, oder leider nicht mehr so lange. Oder leider nicht mehr so lange, ganz genau, ganz genau. Ja. Danke auch für dein Vertrauen, dass du uns das erzählt hast. Das ist ja auch eine intime Geschichte, die man nicht so einfach immer erzählt, glaube ich. Ja, also mittlerweile geht's. Dankeschön. Alles Gute wünsche ich dir. Danke, gleichfalls. Tschüss, Caro. Dankeschön. Tschüss. Ja. 0800 220 50 50. Ich glaube, diese Sendung wird die einzige WM-freie Sendung in den letzten Wochen. Ich glaube es, ich weiß es nicht. Mir geht es tierisch auf den Senkel, wo man hinzappt, welche Zeitung man aufschlägt. Nur WM, WM. Es heißt ja auch FIFA-WM. Was für ein Quatsch, gibt es noch eine andere WM? Aber egal. Also überall ist WM, WM, WM. Ich meine, wenn ihr darüber reden wollt, gerne. Ich bin nicht der kompetente Gesprächspartner dafür, aber wenn ihr es gerne wollt, natürlich. Hier ist Rainer. Rainer ist 48. Guten Morgen, Rainer. Ja, guten Morgen, Jürgen. Ja, Rainer, ich freue mich, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ja, ich rufe zum Thema an Mobbing, Stalking, Beleidigung und Verleumdung im Internet. Oh. Das heißt, du bist betroffen und dir wird übel nachgestellt irgendwie? Ja, ich habe da einen Internetbekannten. Ich weiß nicht, ob du das frühere CB-Funk kennst, zuerst erstmal, um dir das zu verdeutlichen, was das ist. Erklär es uns mal, ich kenn's nicht. Also das frühere CB-Funk ist ja, da konnte man mit Leuten reden und das haben die jetzt mittlerweile über Internet so gemacht. Man kann auf dem Handy oder auf dem PC, auf dem Laptop, auf dem Tablet so eine App runterladen, die nennt sich Zello-App. Mhm. Und innerhalb dieser Zello-App können die User dann sich selber ihre eigenen Kanäle erstellen. Ja. Ich habe da selber meine eigenen Kanäle auch, aber wo ich mich angemeldet hat, hatte ich ja noch keinen eigenen Kanal. Mhm. Und dann habe ich da mal so rund geguckt und dann habe ich dann einen Kanal gefunden, der hieß Hier treffen sich Freunde. Mhm. Ich bin dann auch draufgegangen auf dem Kanal. Man muss sich da vorstellen, das ist ein Raum, also der geschlossen ist. Man muss sich da vorstellen, bevor man da freigeschaltet wird. Und man stellt sich per Sprache vor. Ja, per Sprache stellt man sich da vor. Also da wird nichts geschrieben, da wird nur gesprochen innerhalb dieser App. Okay. Das ist aber wie ein Chat ist das auch, praktisch gesehen. Soweit, glaube ich, klar. Ja, dann hatte ich mich da vorgestellt und dann hat auch dieser Kanalinhaber mich freigeschaltet. Und um die, genau diesen Kanalinhaber geht es dann. Ja, wir haben uns da auch nett verstanden, auch die User, die auf dem Kanal waren, alle untereinander. Über was redet man denn da eigentlich? Also da sind jetzt mehrere User dann in einen Chatraum, jetzt sage ich mal. Und alle reden irgendwie miteinander, aber ist das nicht eine... Und alle reden dann irgendwie miteinander und man kann aber auch privat reden, dann kann kein anderer zuhören. Okay, über was redet man da? Was sind die Themen? Ja, über alles Mögliche. Also um das Thema zu verdeutlichen, ich habe einen Andrea Berg Fan-Kanal habe ich da aufgemacht. Dann redet man so über Andrea Berg, ihre neuesten Hits und so. Okay, verstehe. Du hast mich tausendmal belogen, ne? Das ist Andrea Berg. Ja, und man redet dann eben über die neuesten Hits dann. Und wie gesagt, um diesen besagten Mann, der hat jetzt diesen Kanal Hier treffen sich Freunde aufgemacht. Und der Kanal besagt ja schon, auf dem Kanal sollen ja eigentlich nur Freunde sein. Gut, und was ist jetzt Schlimmes da passiert? Und zwar hat dieser Mann mich in eine WhatsApp-Gruppe eingeladen gehabt, die heißt auch Hier treffen sich Freunde, da schreibt man aber miteinander dann und dieser Kanalbetreiber hat dann in dieser WhatsApp-Gruppe dann ein Bild von seinem Hund gepostet dann, wo der Hund mit seinem Ball am Spielen war und der Hund hat mir gefallen und ich fand das auch so süß, dass er mit dem Ball am Spielen war. Und ich, ohne nachzudenken, dass ich ihm erst frage, ob ich das auf meiner Facebook-Pinnwand posten darf, habe ich das dahin gepostet dann. Und er hat das aber dann gesehen, weil ich ihm auch bei Facebook auch eine Freundschaftsliste mittlerweile hatte. Und dann hat er mich angesprochen, er möchte das nicht und hat mich gebeten, das Foto zu löschen, was ich auch umgehend getan habe. Ja. Und die Streitereien hörten dann nicht auf dann. Also es fing mit dieser banalen Geschichte, mit diesem Foto an und wie eskalierte der Streit denn jetzt? Also der Streit eskalierte in dem Sinne, er ist dann hingegangen, hat eine Homepage hat er veröffentlicht. Ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, weil die Homepage ist mittlerweile geschlossen. Und auf dieser Homepage hat er dann meinen vollständigen Namen veröffentlicht, meine Adresse veröffentlicht, meine Telefonnummern, meine E-Mail-Adresse veröffentlicht, unter anderem auch ein Foto, wie er auch immer da dran gekommen ist. Okay, aber da kann man ja rechtlich vorgehen. Ja, das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe mir dann einen Anwalt gesucht mit urheberrechtlichen Sachen jetzt und der ist auch gegen Datenschutzmissbrauch und so ist. Ne? Aber nochmal, vielleicht kannst du es kompakt erklären. Das fing mit diesem albernen Foto an. Warum ist es denn dann eskaliert? Warum? Das frage ich mich auch. Also ich werde aus dem Mann nicht ganz schlau. Du musst den doch auch dann irgendwie provoziert haben. Also mit dem Foto. Ja gut, das, ich mal, gut, das Foto ich ist ja nun, okay, das ist ja dann eine alte Jacke, dann muss es ja irgendwie weitergegangen sein. Ja, er hat dann, wie gesagt, diese Homepage veröffentlicht und hat dann auch ein Foto veröffentlicht, wo ich mit freiem Oberkörper drauf zu sehen war. Das hatte ich mal eine Afrikanerin geschickt, mit der ich über Internet mal in Kontakt war und auch privat geschrieben habe und auch telefoniert habe. Okay, jetzt stellst du es so dar, als wärst du ganz sauber und ganz rein. Aber hast du ihn nicht auch irgendwie provoziert? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt. Also ich denke mal, ich habe ihm nur in dem Sinne provoziert, dass ich das Foto dahin gepostet habe. Aber ich habe das Foto ja dann wieder gelöscht und damit war die Sache immer noch nicht für ihn erledigt dann. Also du sagst im Nachhinein auch nicht, naja, im Eifer des Gefechts habe ich da vielleicht auch einen kleinen Fehler gemacht. Ja, ich gebe zu, ich habe den Fehler gemacht, dass ich das Foto ohne ihn zu fragen... Naja, okay, komm, mit dem Foto sind wir schon längst vorbei. Ich kann es gar nicht glauben, dass es nur um dieses Foto ging. Das muss doch, da muss man sich doch hochsticheln mit irgendwas. Was, ja, wenn ich mit ihm jetzt reden würde, was würde der mir denn sagen, was Rainer gemacht hat? Der würde genau das Gegenteil sagen. Der Rainer erzählt nur innerhalb dieser App Mist, würde er dann sagen, dann zu dir. Also ich habe Beweisaufnahmen fürs Gericht, weil da läuft jetzt mittlerweile eine Schadenersatzklage ja auch auf mein Handy drauf. Wenn du die hören würdest, du würdest mit Ohren schlackern. Also ich finde diese, im Prinzip, wenn ich diese Geschichten immer höre, die nerven mich, muss ich dir sagen. Weil die Leute teilweise selbst schuld sind und sich da gegenseitig hochsticheln. Ich glaube, das Klügste ist, wenn man irgendwie so in diese Zone des Streites im Internet kommt, dass man einfach den Mund hält. Lass sie doch reden. Und dann ist die Sache auch gut. Ja, also ich habe es ja dann versucht. Ja gut, wenn deine privaten Daten da veröffentlicht werden, kann ich das schon verstehen. Also ich habe ja dann seinen Kanal, habe ich ja dann ausgemacht und habe den Kontakt zu ihm abgebrochen, habe ihm auch gebeten, dass er mich aus der WhatsApp-Gruppe rausnimmt, was okay. Er ja auch getan hat. Und jetzt läuft ein Gerichtsverfahren, na wunderbar, toll, das ist nur daraus geworden. Und wer zahlt das Ganze? Ja, und 25 Anzeigen hat er jetzt am Laufen, weil er hat mich auch öffentlich im Internet auf dieser Homepage als Kinderschänder hingestellt, weil ich... er hatte da so ein 14-jähriges Mädchen bei sich auf dem Kanal drauf und mit der habe ich auch über Zello immer privat gesprochen, auch in der WhatsApp dann privat geschrieben dann auch und da hat er dann WhatsApp-SMS gefälscht, die da auf der Homepage unter meinem Bild zu sehen waren. Und dich als Kinderschänder beschimpft. Ja, als Kinderschänder beschimpft und Lügen verbreitet dann eben auf der Homepage. Okay, das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen? Das läuft noch. Das läuft noch. Was lernst du daraus, Rainer? Dass das Internet nicht einmal frei mit Leuten da ist, ne? Dass man da schon mit Vorsicht dran geht. Mit äußerster Vorsicht. Und die Leute sind im Internet ohne Maske und teilweise so ekelhaft und teilweise so brutal, dass einem ganz mulmig wird, wenn man so Sachen liest. Ja, man muss vorsichtig sein, bevor man sich da auf was einlässt. Ich werde auch mal vorsichtig mit Freundschaften. Da muss schon viel passiert sein, ehe man das dann so sagt. Rainer, ich hoffe, dass du recht bekommst und dass du Ruhe findest und dass das nicht normal passiert. Ja, das ist ja so weit noch gegangen. Er hat mir ja dann noch einen Morddrohungsbrief hat er mir noch zugeschickt und jetzt zum Schluss bin ich dann jetzt noch hingegangen, habe ich gestern dann ein Näherungsverbot gegen ihn beim Gericht erwirkt und eine einstweilige Verfügung. Nein, und es ist in der Schwebe, ob das bewilligt wird. Ne? Wohnt der in deiner Nähe? Nee, der wohnt in Berlin, aber der hat ein Auto. Und wie weit wohnst du entfernt von Berlin? Also ich wohne in Köln. Ach so, na gut, das ist weit weg. Ja, aber... Man weiß es nicht, du hast völlig recht. Man weiß es nicht, also ich bin hochgradig sehbehindert, ich bin fast blind und ich habe ja auch Angst gehabt, wo ich den Drohungsbrief gekriegt habe und habe nur Bekannte mit rausgenommen. Auch hier die Mutter von meinem Vermieter hatte Post bei mir aus dem Briefkasten alles rausgeholt für mich. Jetzt drücke ich dir die Daumen, dass du dein Recht bekommst, so du Recht hast und dass du nicht wieder in sowas Seltsames, Fürchterliches verwickelt wirst. Pass auf und alles Gute wünsche ich dir, Rainer. Ja, danke dir. Ne? Tschüss, ciao. Ja, tschüss. 0800 220 50. Man darf wirklich nicht so drauf reagieren, auf diese Sachen. Aber manchmal muss man natürlich reagieren, das ist völlig klar. Aber das ist schon, das wissen alle, die im Netz unterwegs sind, wie sich die Fratze Mensch dort zeigt und was dort deutlich wird. Was Menschen im normalen Tagesgeschehen oder vis-à-vis niemandem ins Gesicht sagen würden oder sich nie so verhalten würden, so verhalten sie sich dann im Netz. Hier ist Alexandra. Alexandra ist 44. Guten Morgen. Hallo Alexandra. Hallo Domian. Hallo. Alexandra, über was reden wir beide? Ja, über meine große Liebe. Ja, das ist schon mal schön. Ja. Bist du mit deiner großen Liebe zusammen? Wie bitte? Bist du mit deiner großen Liebe auch zusammen? Nein, leider seit 5 Jahren nicht mehr. Seit 5 Jahren. Und wie lange warst du mit der Liebe zusammen? 3 Jahre. Und warum ist es auseinandergegangen? Ja, das wurde eigentlich nie wirklich ausgesprochen. Der Fall war, dass ich damals 2009 dann einen Beinbruch hatte. Und dann innerhalb von 2 Jahren hatte ich dann drei Beinbrüche, genau. Mhm. Und wir hatten eigentlich leider sowieso eine Wochenendbeziehung. Mhm. Da ich aus dem unterfränkischen Bereich kam, er kam aus Aschaffenburg und hat dort gearbeitet, so hat es dann hauptsächlich eben am Wochenende funktioniert. Aber nichtsdestotrotz, große Liebe, ja, ich denke, das ist eine Ansichtssache, aber... Aber die Liebe ist doch nicht durch die Beinbrüche kaputt. Nein. Also ich habe mir halt dann Gedanken gemacht, woran es liegen könnte. Fakt war, ich habe eine sehr, sehr schwierige Tochter. Mhm. Dazu mal 5 Jahre alt. Die war damals 5 Jahre alt, als du mit der großen Liebe zusammengekommen bist. Genau. Mhm. Und ja, und die war sehr auffällig. Also die hat immer Drama zu Hause gemacht, dass sogar Polizei kam, weil sie dachten, ich misshandle das Kind. Mhm. Solche Sachen, also es war sehr nervenaufreibend. Und das hat er alles mitbekommen? Ja, aber wenn er da war, hat sie sich benommen. Bei ihm hat sie Respekt gehabt. Mhm, mh. Bei mir noch nie. Mhm. Solange ich denken kann, nicht. Ja, okay. Und auf jeden Fall, Und es vergingen 5 Monate, in denen ich keinen Schlaf mehr gefunden habe, nichts mehr, weil sie mich terrorisiert hat, bis zum geht nicht mehr. Mhm. Ja, und nach 5 Jahren ist mir irgendwann der Kragen geplatzt, weil sie wieder so Drama gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, weißt du, du hast keinen Grund zum Schreien, aber jetzt gebe ich dir einen und habe völlig die Nerven verloren und habe ihren Hintern versohlt. Mhm. Und das ist leider ein bisschen sehr heftig, dass er am nächsten Tag blau war. Mhm. Und ich habe dann aber sofort das Jugendamt informiert und habe gesagt, ich brauche da Hilfe. Ja. Hat man dir das Kind weggenommen? Ja. Und wie lange war das? Gleich mal 3 Monate. Ja. Gleich am nächsten Tag. Okay, das ist jetzt so eine Geschichte aus deinem Leben. Aber wir sind ja eigentlich bei deiner großen Liebe. Zu diesem Zeitpunkt war deine große Liebe noch bei dir. War sie noch bei mir, ganz genau. Warum ist die große Liebe dann gegangen? Ja, sofern sie gegangen ist. Darüber wäre ich jetzt wäre ich dahin gekommen. Mhm. An dem Tag, als ich das Jugendamt angerufen habe, habe ich nach 20 Jahren Abstinenz das erste Mal die Flasche wieder angerührt. Ah, aus Verzweiflung. Aus Verzweiflung. Verstehe. Und ich weiß nicht, ob mein Lebensgefährte, Freund, wie auch immer, das wirklich nicht gemerkt hat oder wie auch immer. Ich war wirklich sehr weit dann. Ich habe am Tag 3 Flaschen Wodka getrunken. Oje, oje. Und bin dann natürlich auch komisch geworden. Ich habe ihn dann per E-Mail beleidigt und was er jetzt wieder macht. Und wie lange war er denn dann noch bei dir, nachdem du so abgerutscht bist? Ich habe mich versucht zusammenzureißen, wenn er da war. Nur wenn er halt dann nicht da war, habe ich halt reichlich zugelangt und dann bin ich, ich weiß nicht, und ich möchte mich auch gar nicht mehr daran erinnern, was ich ihm alles an den Kopf geschmissen habe per E-Mail. Okay, ich habe eine Frage gestellt. Wie lange war er noch bei dir, nachdem du angefangen hast zu trinken? Oh Gott, wie lange? Knappes Jahr. Immerhin, knappes Jahr. Und dann hat er Schluss gemacht? Nee, Schluss gemacht hat keiner wirklich. Er kam einfach nicht mehr. Also, und hat gar keine Begründung hinterlassen? Gar nichts. Er hat mich einmal noch im Krankenhaus besucht nach meinem ersten Beinbruch, nachdem ich ihn angerufen habe. Und das war's dann? Und das war's. Und es wurde nie ausgesprochen, warum. Und du hast auch nicht darum gebeten oder ihm nochmal geschrieben oder ein Gespräch erwünscht, so etwas? Ich war in dem Zustand nicht mehr fähig. Ich war dann körperlich schon so, also durch den Alkohol schon so geschädigt und so, saß immer nur da, wenn ich seinen Namen gehört habe. Jetzt gerade eben, da breche ich in Tränen aus und... Trinkst du heute auch noch? Nein. Nein. Jetzt haben wir 2014 und du rufst, und es sind viele Jahre vergangen, und du rufst heute wegen der großen Liebe an. Warum? Weil er sich bei mir gemeldet hat. Ach, er hat sich gemeldet. Nach so vielen Jahren? Ja. Bist du denn inzwischen wieder in einer Beziehung? Ja. Ach du lieber Gott, das auch. Das auch noch. Ja. Liebst du denn diesen Mann auch, mit dem du jetzt zusammen bist? Auf eine andere Art. Aber die große Liebe ist der andere. Ganz genau. Da gibt's gar nichts zu diskutieren. Überhaupt nicht. Ganz klare Sache. Ganz klare Sache. Jetzt hat er sich gemeldet. Was will er? Ja, erst belanglos mal wissen, wie es mir geht. Und. Hat er dir geschrieben? Ja. Mhm. Wer kennt wen? Ja, okay. Und er konnte mich nie vergessen und Beziehung ist auch auseinandergegangen, weil er konnte mich halt nicht vergessen. Ja, ich saß da wie. Oje, das geht natürlich rein, ne? Wenn die große Liebe schreibt, ich konnte dich nicht vergessen. Ich habe den Mann nie vergessen können. Ich habe heftig getrunken, dass ich zweimal Krampfanfall hatte. Ich wollte mich umbringen. Ich habe eine Langzeittherapie gemacht wegen dem Alkohol und in der Langzeittherapie integriert, Einzeltherapie, um damit fertig zu werden. Oh Gott, und jetzt schreibt er dir, ich konnte dich nicht vergessen. Habt ihr mittlerweile mehrfach Kontakt schon gehabt? Nur per SMS oder eben Facebook. Also er hat dir geschrieben, er konnte dich nicht vergessen. Hat er noch eine Gefühlsäußerung formuliert über dich? Ja, er schreibt halt dann am Ende von der SMS oder so, ich denke an dich, Bussi, solche Sachen. Mhm. Was hast du ihm zurückgeschrieben? Ja, am Anfang habe ich natürlich gleich bombardiert mit, du weißt, weil ich habe ihm mal ich habe ihn natürlich, wie ich nichts mehr von ihm gehört habe, ihn bombardiert mit Briefen. Mhm. Und in einem Brief habe ich ihn, ich habe ihm einen ganz, ganz langen Brief geschrieben, in dem ich meine ganzen Gefühle geschildert habe und dass meine Welt zerbricht, weil zwischen uns das wirklich was Besonderes war. Das war auch für ihn so. Okay, das ist ja schon lange her. Was hast du ihm jetzt geantwortet? Jetzt habe ich ihm geantwortet, dass meine Gefühle sich nicht geändert haben. Ah, er weiß also Bescheid. Er weiß Bescheid. Weiß denn dein neuer Partner auch um diesen neuen Kontakt? Nein. Nein? Nein. Das heißt, du verheimlichst... Und so kann ich... Du verheimlichst... könnte das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Weil dieser Mann ist... Der Mann ist 64 Jahre alt. Der neue. Der jetzige. Mhm. Den habe ich auf Therapie kennengelernt. Und wir haben uns gegenseitig immer gestützt und aufgebaut in unserer Trauer. Ich hatte ja meine Art von Trauer und er hatte seine Art von Trauer. Und ihr respektiert euch und es ist eigentlich auch eine gute Beziehung, aber eben nicht sowas wahnsinnig Großes wie mit dem. Es ist jetzt so der Ruhepunkt, so. So, ich habe keine Lust mehr auf dieses Handeln hin und her, neuen Partner finden. Christoph war für mich sowieso, ich habe gedacht, es wird nie mehr wahr werden, dass ich mit dem höchstens, da läuft man mal über den Weg, aber dann werde ich wahrscheinlich einen Nervenzusammenbruch kriegen. So, jetzt verstehe ich natürlich, dass du aus der Schiene gesprungen bist jetzt und völlig neben der Kappe läufst. Ja. Das ist natürlich auch eine gewaltige Sache. Ihr wart damals zusammen und das war eine gute Zeit, so habe ich es verstanden. Eine glückliche Zeit und das ist die Liebe deines Lebens und die meldet sich jetzt nochmal. Ich glaube, Alexandra, sowas kann man nicht verdrängen. Und ich glaube, du kannst auch nicht sagen, nee, ich will von dir nichts mehr hören. Nee. Frag ihn, was er will. Er will sich aussprechen mit mir. Und dann habe ich ihn gefragt, wer es denn ist, ob er denkt, dass es für uns noch irgendwann zusammen gibt. Und dann hat er nur gesagt, das kann er mir nicht beantworten. Er möchte gern mit mir reden. Und da habe ich gesagt, ja, ich bin aber nicht mehr der Mensch, den du kennst. Mhm. Willst du dich auf ein Gespräch einlassen? Wie bitte? Willst du dich auf ein Gespräch, auf ein Treffen einlassen? Ja. Das finde ich auch, das hätte ich dir jetzt auch geraten. Das mach mal. Das kann natürlich dein ganzes Leben aus den Fugen bringen. Absolut. Es belastet mich halt, dass ich in dem Moment meinen jetzigen Partner eigentlich anlügen muss. Das kann ich ihm nicht antun, das jetzt zu sagen. Mhm. Das hat er nicht verdient. Dieser Mann trägt mich auf Händen. Okay, dann musst du dir aber Folgendes vornehmen. Du machst das Gespräch mit der großen Liebe. Und je nachdem, was dabei für dich rumkommt, dann musst du deinen jetzigen Partner informieren. Es kann ja auch sein, dass danach entschieden ist, dass ihr nicht mehr zusammenkommt. Und dann soll der Mantel des Schweigens über alles gelegt werden und du guckst nach vorne. Es kann aber auch sein, dass alles umbricht und du vielleicht sogar wieder mit ihm zusammenkommst. Oh Gott. Ja, ich glaube, es gibt da gar keinen anderen Weg. Es gibt ja nicht den Weg, dass du sagst, nee, ich will mich mit dir nicht aussprechen, ich will mich mit dir nicht treffen. Du hast ja keinen Zorn auf den. Nee, überhaupt nicht. Es muss jetzt einen Weg gehen, Alexander. Mach es, aber du musst dann spätestens nach dem Treffen musst du deinen jetzigen Partner einweihen. Je nachdem, was rauskommt, meine ich. Ja, natürlich. Du darfst nicht parallel da irgendwas aufbauen. Das ist nicht redlich. Nee, das um Gottes Willen. Mhm. Das hat, wie gesagt, kann ich auch sagen, das hat mein jetziger Partner nicht verdient. Ja, genau. Auf keinen Fall. Und ich bin auch nicht so ein Mensch, der sowas tut. Das könnte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Wie ist denn dein heutiges Verhältnis zu der Tochter? Sehr schlecht. Sehr schlecht? Ja. Das auch noch? Ja. Wohnt die denn wieder bei dir? Ja. Und wie kommt die mit dem neuen Partner klar? Wenn es gut gelaunt ist, sehr gut. Wie alt ist sie jetzt? Sie ist 12. Schwieriges Alter. Sehr schwierig. Und sie hat ADHS dazu. Mm. Und sie hasst mich dafür, dass ich ihre Jugend versaut habe mit der Trinkerei. Und ja, respektiert mich nicht. Sie hat mich jetzt schon Schlampe genannt. Sie hat mir schon Kopfnüsse gegeben. Ich bin auch umgezogen, ich habe mein ganzes Umfeld geändert, auch für sie, weil sie dort, ich komme aus einer anderen Stadt und die ist dort auch nur gemobbt worden wegen meiner Trinkerei. Und also, ich habe ihr versprochen auf Therapie, sie war dann ein paar Wochen bei mir dort, versprochen, dass alles besser wird und wir ziehen um und mit Haus und Garten und mit allem, was dazu gehört und dann wird alles besser und dann, wie alles soweit war, stand sie da und hat gesagt, du hast mir meine Jugend eh versaut, was willst du? Ich mache hier so Drama, bis der uns hier wieder rausschmeißt. Ach du lieber Gott, das heißt, du hast, aber da ist aber alles in Aufruhr bei dir im Moment. Ja. Das ist die Gefühlssache und dann mit der Tochter. Alexander, mit der Tochter sollten wir auf jeden Fall auch nochmal ausführlicher mit dir sprechen. Das schaffen wir jetzt nicht mehr im Rahmen der Sendung. Deswegen möchte ich gerne vorschlagen, dass wir dich gleich nochmal anrufen. Sehr gerne. Dann kann der Henning mit dir vielleicht auch über diesen Themenbereich sprechen. Das andere haben wir ja gerade besprochen. Mhm. Oh Mann, dann drücke ich dir die Daumen, dass das Gute für dich passiert, was immer es auch sein wird und wie immer es ausgeht. Das ist gut für dich. Danke. Alles, ganz recht herzlich. Alles Liebe von Herzen, du legst auf und wir melden uns gleich. Okay, danke schön. Tschüss, ciao. Bis schönen Abend noch. Dankeschön dir auch, tschüss. Tschüss. 1:34 Uhr haben wir. 1:34 Uhr, hier ist Carla, 73. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Carla. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ich wollte gerade sagen, du klingst traurig. Ja, es ist fürchterlich. Mein Sohn sollte mit mir einkaufen gehen. Jetzt kürzlich. Kam zu mir in meine Wohnung. Ja. Und da habe ich gesagt zu ihm, du, ich muss noch den Einkaufszettel schreiben. Setzt sich so lange hin und sagt, ja, gucke Fernsehen. Und er saß im Sessel neben mir, ich saß im Fernsehsessel. Und ich habe meinen Einkaufszettel geschrieben, konzentriert. Und denke ich, was kratzt denn der am Bauch da oder was kratzt denn der sich so? Gucke ich rüber, sitzt am Sessel und befriedigt sich. Ich bin aufgestanden, ich habe nicht gewusst, soll ich schreien, soll ich spucken, soll ich weinen, soll ich ihn schlagen. Ich bin raus in mein Schlafzimmer, Tür zu, und aufs Bett gesessen und habe mir schon mal überlegt, das gibt's nicht, sowas gibt's doch nicht. So, mein Sohn, das gibt's doch nicht. Sowas hat kann er noch, mich so erniedrigen. Sowas hat er noch nie gemacht. Nein. Wie alt ist der Sohn? Nein, um Gottes Willen. Wie alt ist der Sohn? 52. Er hat mir wohl mal erzählt, dass er mit seiner Frau, also meine Schwiegertochter, schon 10 Jahren immer schläft und dass er immer in den Puff geht, wo ältere Frauen sind, die ihre Rente aufbessern und so. Und dann war ich allein im Schlafzimmer und ich komme gar nicht raus. Und dann höre ich, wie im Bad das Wasser läuft und Toilettenschüssel und. Und wo das vorbei war, bin ich dann raus und dann sagt er so, wir können gehen. Hat er denn gemerkt, dass du das gesehen hast? Ah ja, natürlich. Das heißt, ein halber Meter neben ihm. Ja, ich frage es nur nochmal, um es ganz klar zu wissen. Ja, natürlich. Und dann sagte er, jetzt können wir gehen. Und seid ihr dann einkaufen gefahren? Dann sind wir zum Einkaufen gefahren und während dem Fahren sagt er, ja, andere Mütter schlafen auch mit ihren Söhnen. Nein. Da denke ich, spinne ich. Wo bin ich denn eigentlich? Das darf doch nicht wahr sein. Das gibt's nicht, sowas. Er hat nie in seinem Leben derartige Andeutungen gemacht. Bitte? Ja, er hat so etwas nie in seinem Leben bisher... Nein. Da hätte ich Hand ins Feuer gelegt, ins offene Feuer, dass mein Sohn sowas nie macht. Als dein Sohn das zu dir gesagt hat, das ist ja ungeheuerlich, was hast du da im Auto ihm erwidert? Ich konnt nicht reagieren. Mir war so elend und auch vor allen Dingen, was ich da gesehen habe, das war so ein Schock für mich. Vor 2 Jahre vorher ist mein ältester Sohn mit 50 umgefallen, war tot am 50. Geburtstag. Ich hatte einen Herzinfarkt, hatte einen Schlaganfall und habe seitdem 24 Stunden Sauerstoff. Er weiß genau, dass ich auf die Hilfe angewiesen bin, dass man mich fährt und so. Und dann sowas. Das war für mich der Schock des Lebens. Das kann ich sehr gut verstehen. Ich kann nicht mehr schlafen. Ja. Nachts auf, ich sehe das Bild von mir, werd hier wahnsinnig, renn durch die Wohnung. Ja, wann war das eigentlich? Vor 1,5 Jahren. Ach so lange ist das schon her. Ja, ich sehe deine Sendung jede Nacht, weil ich nicht schlafen kann. Und wenn, dann wache ich schweißgewartet auf und träume von dem Zeug. Carla, wenn das jetzt schon so eine Weile her ist, wie ist denn das Verhältnis seitdem zwischen dir und deinem Sohn? Überhaupt nicht mehr. Nichts mehr. Ihr seht euch gar nicht? Der läuft 10-mal an meiner Tür vorbei und der kommt nie. Ich könnte in der Wohnung sterben. Ich habe Hausnotruf gemacht, damit, weil ich allein bin in der Wohnung. Mhm. Und der hat noch nie ist gekommen oder hat geklopft oder geklingelt, wie es mir geht oder ob ich was brauche. Hast du denn dann nochmal mit ihm Tacheles geredet? Nein, das kann ich nicht. Und das ist das Verhältnis, ist, nachdem er das gesagt hat im Auto. Ich bin für ihn gestorben. Danach ist es eingeschlafen, das Verhältnis. Ja. Vorher war es recht gut. Aber super, alles. Super. Nach dieser Einkaufsfahrt war es vorbei. War für beide Söhne da, lebe lang, nur hab sie allein großgezogen, hab für sie gearbeitet, hab 1982 das letzte Mal Alkohol getrunken, ich war schwer abhängig, ich hab 2 schwere Delir gehabt im Krankenhaus und hat man mir gesagt, wenn ich noch einmal Alkohol anfassen muss, sterbe ich. Und ich habe mich daran gehalten, das sind jetzt seit 82, das sind 18, 28, 32 Jahre, bin ich trocken. Trotzdem tot vom Großen, war allein in der Wohnung und alles. Ich habe nie mehr Alkohol angefasst. Lass mich noch mal was fragen zu der, als er das im Auto gesagt hat, wart ihr ja auf der Fahrt zum Einkaufen. Ja. Seid ihr dann noch einkaufen gefahren? Danach? Ja, ich war so ich habe alles gemacht wie im Schlaf. Ich habe so einen Schock gehabt, weil das war für mich das Schlimmste auf der Welt. Wie lange bist du schon alleine, ohne Partner? Seit 82. Gibt es sonst noch nahe Menschen? Dein einer Sohn ist ja leider verstorben. Nein. Es gibt sonst niemanden, also keine weiteren Kinder. Nein. Du bist sehr alleine. Ja. Und hast jetzt diesen Sohn auch durch diese Ungeheuerlichkeit verloren. Ja, er ist für mich gestorben. Aber ich kann das auch sehr gut verstehen. Er ist für mich gestorben. Ich finde dein Verhalten auch völlig richtig und nachvollziehbar. Ich kann mit ihm nicht mehr umgehen. Hast du irgendwie du kennst ihn ja sehr, sehr gut, eine Erklärung, was plötzlich... Nein, das ist ja das, was mich nicht schlafen lässt. Warum macht er sowas? Ich habe ihnen alle Liebe gegeben, die ich geben konnte. Und ich habe auch damals mit dem Alkohol, ich habe bis auf die letzte Stunde immer gearbeitet. Sie haben auf nichts verzichten müssen. Ich habe die unterstützt von morgens bis abends. Sie haben alles gehabt. Hat der Sohn, gibt es Enkelkinder, hat der Kinder? Ja, eine Enkeltochter, die kommt und die hält zu mir und die will auch nichts mehr von ihm wissen. Hast du der das auch erzählt, was da vorgefallen ist? Das war ich die einzige Person, der ich das gesagt habe. Wie hat die darauf reagiert? Die hat sich aber vorher schon von ihren Eltern abgesagt und hat immer gesagt, Oma, du musst nie Angst haben, ich bin immer für dich da. Wie war denn sein Verhältnis zu seiner Frau früher? Ja, so wie ich es beurteilen kann, ist nie richtig. Also die Enkelin ist jetzt auf deiner Seite und die ist auch empört. Ja, 100%. Hm. Ja. Wenn ich anrufe in 10 Minuten, wäre sie da. Was ich aber nicht mache. Ich meine, die erlebe, sie geht arbeiten und alles. Ich will das Mädel auch nicht mit sowas belasten und so. Weißt du, was ich so sehr traurig daran finde? Du bist eine alte Frau, du bist krank. Ja, du hast so todkrank, viel todkrank. Du hast, ich habe pulmonale arterielle Hypertonie. Ja, das, was du gerade gesagt hast, du hast so viel für deine Kinder getan und alles, jetzt im Alter musst du das aushalten. Ja. Das finde ich sehr schlimm und sehr traurig. Ja. Das finde ich sehr traurig. Und da komme ich nicht drüber weg. Ich schaff's nicht alleine. Du hast dich jetzt darüber aussprechen können, nur mit der Enkelin bisher. Ja, ja. Sonst hast du es niemandem gesagt. Sie hat gesagt, Oma, geh in eine Klinik. Mhm. Wir haben in der Nähe eine psychosomatische Klinik. Mhm. Und da gehst du zum Therapeuten und da gehst du stationär. Und da tust du das verarbeiten. Ich meine, ich bin als junges Mädchen auch zweimal vergewaltigt worden. Das habe ich immer verdrängt und verdrängt. Aber mit dem bin ich fertig geworden. Carla, weißt du was? Okay. Ich habe den Eindruck, dass deine Enkelin da eine sehr gute Idee hat. Ich glaube, das wirst du nicht schaffen, sowas Schlimmes alleine zu verarbeiten. Ich schaff's nicht. Und du hast es ja schon lange genug versucht. Ja. Und du kommst nicht weiter. Ja, und ich höre dich jede Nacht und sehe dich jede Nacht und denke immer, soll ich anrufen, soll ich nicht anrufen? Aber ich habe mich so geschämt. Nee, da brauchst du dich nicht schämen. Weißt du, er hat sich dazu schämen, nicht du. Er hat sich zu schämen. Ich finde sehr richtig, was deine Enkelin vorschlägt. Bringt mich schier um. Mach es. Du kannst nur gewinnen. Du sprichst mit Menschen, du kannst dich aussprechen, man kann darüber beraten. Ich vor allen Dingen möchte immer wissen, was das zu bedeuten hat. Was will der? Der ist einfach durchgedreht. Aber doch nicht bei der eigenen Mutter, die ihr Leben lang für ihn alles, wirklich alles, ich hätte gestorben für ihn. Hallo. Das ist doch gar nicht. Das ist genauso schlimm, wie wenn Väter ihre Kinder missbrauchen, umgekehrt. Es ist schlimmer, wie wenn er gestorben wäre. Ja. Das sage ich jetzt einmal, vom Gefühl her. Er ist für mich so viel Mal jetzt gestorben, vom Herzen her. Ja, ich verstehe den Satz. Ich verstehe den Satz, ja, ich verstehe ihn. Ja. Carla, jetzt rufen wir dich nochmal an. Mein Psychologe ruft dich an. Aber grundsätzlich rate ich dir dasselbe wie deine Enkelin. Ja. Die Enkelin soll dir das organisieren, dass du da in eine gute Psychosomatik... Ja, kann ich das meinem Hausarzt sagen? Ich muss das sagen. Natürlich. Natürlich. Warum ich in die Klinik will. Natürlich, der Mann hat Schweigepflicht und dem kannst du das anvertrauen. Natürlich. Mhm. Ja. So, jetzt rufen wir dich nochmal an und es gibt noch eine Nachberatung, okay? Ja, okay, vielen Dank. Tommy. Alles Gute von Herzen, vielen Carla. Dank. Tschüss. Danke sehr, vielen Tschüss. Dank. Tschüss. Heiko. Ja, hallo, Jürgen. 45, guten Morgen, Heiko. Genau. Ich wollte sagen, du machst eine super Sendung. Besser wie 10 Fußballspiele. Ich danke dir sehr herzlich. Lass das mal nicht die Fußballfans hören. Ich rufe wegen gestern an. Wegen gestern? Mit den Waffen. Mit den Waffen, okay. Ja. Einmal wegen dem LKW-Fahrer. Der gestern angerufen hat. Genau, der einen Menschen in Notwehr erstochen hat. Ja, und wo du gesagt hast, was wäre gewesen, wenn er nicht die Waffe gezogen hätte. So, ja. Dann wäre der Gangster wahrscheinlich mit den 6.000 D-Mark weggekommen und hätte es nächste Woche wieder getan. Und irgendwann wäre vielleicht eine unschuldige Familie oder eine Frau dran gewesen. Also du findest es richtig, dass er das gemacht hat? Ja, wenn ich eine Waffe ziehe, dann muss ich damit rechnen, dass ich draufgehe. Mhm. Das sollte man, also wird... Genau wie bei der Polizei, wenn einer... Natürlich ist in einer Notwehrsituation das völlig verständlich und wahrscheinlich hätte ein jeder von uns das gemacht. Aber genau, dennoch kann man... Er hätte sich nicht besser, wenn er das Geld genommen hätte und hätte nächste Woche abgehört damit. Aber dennoch kann man die Frage ja erörtern. Warum nicht einfach Geld geben und gut ist? Du hast jetzt die These, die machen das beim nächsten Mal wieder. Ja, vielleicht, ja. Aber dann habe ich auch keinen Menschen erstochen. Ja, das Risiko für den Lkw-Fahrer war ja groß, der hätte ja drauf gehen. Absolut, absolut, ja. Also ja. Ich mache dem auch weiß Gott keine Vorwürfe. Es war nur ein Gedankenspiel, dass man es ja vielleicht auch so hätte machen können. Genau. Wie ist denn deine Meinung so generell zu Waffen? Ja, deshalb wollte ich ja anrufen, weil man ein Briefmarkensammler ist ein Sammler und einer der Waffensammler ist gleich ein Waffennah. Das sehe ich immer nicht ganz ein. Deshalb habe ich gestern angerufen. Ja. Und haben wir ja gestern auch ein bisschen differenziert, der Anrufer. Wir hatten ja gestern einen Sammler, der sammelte ja auch so Antiquitätenwaffen. Genau. Und die haben ja sicher auch schon eine gewisse Ästhetik und die kann man historisch einordnen. Also das kann ich schon verstehen, aber ich habe gestern auch gesagt, ich kann nicht verstehen, wenn jemand einfach nur blind Waffen sammelt. Sammelst du Waffen? Ja, ob es ein Messer sind und schön ist, oder wie gesagt, was gut gearbeitet ist. Wie viele Waffen hast du? Also wie viele Schusswaffen hast du? Achte. Acht Schusswaffen. Darfst du die besitzen? Ja, offiziell Schützenverein, auch mit Führungszeugnis und Waffenschrank und also Prüfung und allem drum und dran. Das ganze Programm. Wie gesagt, vom Beruf bin ich Bäcker. Guck deine Sendung eigentlich immer, wenn ich kann, abends, wenn ich Spätschicht habe. Als Bäcker brauchst du die Waffen natürlich weniger. Weniger, genau. Aber dann erklär mir doch mal, Heiko, da haben wir gestern ja auch drüber diskutiert. Was ist die Faszination daran, solche, ich gehe mal davon aus, dass du neuere Waffen hast und keine Antiquitäten? Ja, beides. Auch ein Karabiner, der vom Ersten Weltkrieg ist oder... Okay, aber dennoch, versuch uns mal zu erklären, was das Schöne daran ist, sowas zu sammeln und im Schrank liegen zu haben. Ja, wir gehen einmal in der Woche schießen und macht einfach Spaß. Schießt du wie einer, der Autorennen fährt und fährt immer im Kreis mit dem Auto. Ja. Das ist absinnlos. Und ist auch ein bisschen komisch, stimmt. So, ich bin wie da gestern, also ich würde nie in den Wald gehen und ein Reh töten können. Das kannst du nicht. Nee, also ich würde, glaube ich, wenn ich mein Essen selber umbringen müsste, würde ich Vegetarier werden, glaube ich. Das ist natürlich wieder hochinteressant von einem Sportschützen, das zu hören. Ja, und auch jetzt hier so Ballerspiele im Internet oder so weiter. Das einzige Beispiel ist vielleicht Moorhuhn schießen mal. Für 2 Minuten. Also dein Spaß ist der reine, wir haben gestern ja darüber gesprochen, dass das ein Sport auch ist, das Schießen und das Sammeln. Und dann ist vorbei bei dir mit den Waffen. Genau. Ja, okay. Also ich würde das wirklich maximal einsetzen, wenn meine Familie bedroht werden würde. Das wäre so das absolut Letzte. Wir haben gestern auch über das Waffengesetz in Deutschland gesprochen. Wie stehst du dazu? Ja, auch wie der angerufen hat, der das mit der Schweiz erwähnt hat, ja. Dass wir schon das härteste Waffengesetz haben und viele Sachen auch, die man nicht verstehen kann. Als Beispiel die Ninja-Sterne, die Wurfsterne. Die waren vor 10 Jahren, konnte man die im Laden kaufen. Stimmt. Die waren nicht anders wie ein Dartpfeil zum Werfen auf dem Brett oder... Also man bringt damit keinen um. So, die sind verboten, das ist ein verbotener Gegenstand. Die darf man nicht mal mehr besitzen, nicht mal in der Wohnung mehr. So, aber eine Armbrust, die man mit einem Hebel spannen tut... Und ein Stahlbolzen auf 50 Meter, also einen durchbohren kann. Die kann man bestellen und 30 hinlegen. Okay, aber das ist ja so eine alte Argumentation. Nur weil man das bekommen darf, sollte man ja die Sätze nicht lockern, sondern vielleicht sogar noch verschärfen und die auf diese Dinge auch beziehen. Ja, wie gesagt, es gibt ja genug illegale Waffen. Aber um uns klar auszudrücken, du plädierst nicht dafür, Waffen für alle, jetzt mal profan ausgedrückt. Nein, so wie das jetzt ist, ist das okay, würde ich sagen. Ja. Wenn wir eingeschlossen, es kommt kein anderer ran. Ja. Also die Nummer hat keiner außer ich, nicht mal meine Frau. Aber wie gesagt, von der Geschichte her, wir sind immer Jäger und Sammler. Darf deine Frau diesen Zugang auch haben? Nein, darf sie nicht. Aber hat sie? Nee. Ich habe ein Scheinschloss dran und die Nummer hat keiner in der Familie. Achso, ich dachte, ich habe falsch verstanden, entschuldige. Ja. Nee, also das geht nur, wenn die Frau auch im Verein wäre. Ah, ja, dann klar. Darf sie da dran. Ansonsten ist das... Heiko, du Bäckermeister, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Wie fing das an mit der Waffenfaszination und dem Schießen? Von Kindheit, also ich war vielleicht 10 Jahre, wenn man so gespielt hat irgendwo, da hat man schon ein Messer dabei gehabt. Also nicht durch Familie, Papa hat nicht so was gemacht. Keiner bei der Armee und keiner bei der Polizei und kein Waffenfanatiker, nichts. Ja. Wie gesagt, als Kind dann mit 12, 13 Luftgewehr gehabt. So, und nach der Wende dann war ich mit einem Schwager im Schützenverein und der hat einen großen Revolver gehabt, einen 38er. Und da durfte ich mal mitschießen und da habe ich gesagt, so ein Ding will ich auch haben. Wenn man daneben steht, allein die Druckwelle, das ist wie wenn man ein Auto hat mit 300 PS oder so. Ja, ja. Wenn man ja vergleichen tut. Ja, ja, glaube ich. So, und wenn man beim Auto ist, wie viele am Tag machen Geisterfahrer? Und die Hälfte von den Geisterfahrern auf deutschen Autobahnen, die machen das absichtlich. Du hast völlig recht, das Auto kann nun auch wirklich eine Waffe sein. Ja. Nicht nur der Geisterfahrer, sondern auch die ganzen Irrsinnigen, die wie die Bekloppten rasen. Genau. Das ist auch eine Waffe, da gebe ich dir völlig recht. Heiko, okay, das war nochmal ein Statement zur gestrigen Sendung. Genau. Du sagst, dass du es auch so gemacht hättest wie der Kollege, der angerufen hat, der LKW-Fahrer. Weiß ich nicht, ob ich den Mut dazu gehabt hätte. Alleine gegen zwei, also das war schon. Ja, aber wahrscheinlich hat er auch Todesangst und er wusste, dass das Messer da neben ihm in der Schublade steckt oder in dem Fach steckt und hat das gemacht. Heiko, vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir. Okay. Tschüss. Also. Ciao. Tschüss. Und hier ist Lena, 24. Guten Morgen. Hallo. Hallo Lena. Hi. So, weswegen hast du angerufen? Ja, also ich bin schwanger im vierten Monat und ich weiß nicht, wer der Vater ist. Oh. Also es kommen zwei in Frage, aber ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Welche Beziehung hast du denn zu diesen beiden Jungs? Ich stehe mit beiden noch im Kontakt. Mit dem einen bin ich auch noch weiterhin, sage ich mal so, zusammen. Das war damals meine Affäre und der andere war damals noch mein Freund. Ach so. Und ja, also sehr kompliziert. Mhm. Naja, gut. Du warst nur in einer festen Beziehung und hattest nebenher eine Affäre. So kann man es ausdrücken. Ja, genau. So und hattest mit beiden zu dem Zeitpunkt Sex, als es wohl wahrscheinlich passiert ist. Genau, das ist mein Problem. Und wir haben natürlich wieder nicht verhütet. Ja, leider. Leider. Das alte Lied. Keine Pille, keine Kondome. Pille schon, aber keine Kondome. Ja. Vierter Monat. Mhm, genau. Du bist entschlossen, das Kind zu kriegen? Ja, auf jeden Fall. Das ist ja also schon durch, die Entscheidung. Da bin ich schon durch mit der Entscheidung, genau. Ja. Mhm. Ja. Wissen denn die beiden, dass sie eventuell Väter werden? Nee. Nein. Das ist auch meine größte Sorge. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Zu wem hast du denn heute noch einen einigermaßen guten, den besseren Kontakt? Mit der Affäre von damals. Mhm. So, jetzt muss ja irgendwann eine Entscheidung getroffen werden. Willst du ganz anonym dieses Kind zur Welt bringen? Ja, eigentlich auch ungern. Also ich meine, das war immer mein Traum, ein Kind, das ist mein eigenes Fleisch und Blut. Und dann möchte ich auch den Vater gerne dabei haben. Nur ist mein Problem, dass ich nicht weiß, wer der Vater ist. Mhm. Also habe ich mir anders vorgestellt, ja. Und vor allen Dingen ist es ja auch im Sinne des Kindes herauszubekommen, wer der Vater ist, um das hinterher dann zu sagen, das ist dein Papa. Ja. Mhm. Mhm. Was kann man machen? Ja, das frage ich mich auch. Was kann man machen? Man kann irgendwann einen Vaterschaftstest machen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt schon machen kann, im vierten Monat. Nee, eben nicht. Nee, das geht nicht. Es geht erst, wenn das Kind geboren ist. Genau, mhm. Ja. Und ich will halt auch beiden nicht vor den Kopf stoßen, indem ich jetzt halt denen sage, ihr seid vielleicht, also ich bin schwanger, ihr seid vielleicht der Vater, vielleicht aber auch nicht. Das ist halt auch schwer für mich. Aber du wirst, irgendwann wirst du sie vor den Kopf stoßen müssen. Ja. Denn es gibt da, wenn ich jetzt mal schlau nachdenke, keine goldene Lösung. Ja, das stimmt. Du musst die beiden informieren und dann muss man was unternehmen. Mhm. Was glaubst du, wie der eine oder der andere darauf reagiert, wenn du das erzählst? Ja, mein Freund von damals, da bin ich auch immer noch nicht los. Also es ist meine große Liebe und die Affäre, die hat mich auf den falschen Weg gebracht und an der hänge ich auch immer noch dran. Aber ich hoffe auch insgeheim, dass es halt wirklich mein Freund von damals der Vater ist von meinem Kind. Und er würde, glaube ich, auch anders reagieren, wobei er nichts von der Affäre weiß, die Affäre aber wiederum von ihm. Also es ist wirklich sehr schwierig. Da hast du dich schön reingeritten. Ja. Das heißt, du musst dann sogar nachträglich die Hosen unterlassen und sagen, ich habe dich damals betrogen, da gab es schon eine Affäre, während wir noch zusammen waren, obwohl du meine große Liebe bist. Ja. Warum ist die Sache eigentlich auseinandergegangen mit deinem Freund? Ja, es lief irgendwie nicht so ganz gut und dann habe ich halt denjenigen kennengelernt, mit dem ich noch eine Affäre hatte und er hat mir halt viel versprochen und viel vom Himmel runtergepriesen und irgendwie habe ich mich darauf eingelassen. Es war komplett falsch. Also der hat dich gelockt. Ja, und total. Das war falsch. Mensch, Lena, da gibt es ja gar nicht viel zu beraten. Du musst über kurz oder lang mit den beiden sprechen. Ja. Das bleibt dir gar nichts anderes übrig. Das musst du machen. Ja. Wenn du dich das nicht alleine traust, dann vielleicht im Rahmen einer Sexualberatung, einer Familienberatung, das müsste man mal überlegen. Aber das könntest du eigentlich auch alleine machen. Ja. Ja, ich glaube schon, dass ich da Hilfe brauche. Also ich weiß nicht, wo hinten und vorne ist. Ich weiß genau, nicht, wohin mit mir. Ich kann nicht mehr schlafen und es ja, ist wirklich schrecklich. Genau, das wollte ich gerade sagen. Wir rufen dich jetzt nochmal an und werden dich mal versorgen mit den entsprechenden Anlaufstellen. Und dann hast du auf jeden Fall Punkte, wo du hingehen kannst und alles weitere dann beraten kannst. Ja, super. Alles Gute wünsche ich dir, Lena. Dankeschön. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Wir rufen gleich wieder an. Tschüss. Ja, super. Dankeschön. Ciao. Und hier ist Beate. Beate ist 57. Hallo, Beate. Jawohl. So, du noch. Um ja, was geht's? Hallo, ganz schnell. Ich habe nur was ganz kurz zur FIFA-Weltmeisterschaft. Ja, gern. Die zieht sich nämlich auch in die Grundschulen. Ja. Und zu den Kindern. Natürlich. Und durch die Panini-Sammelbildchen ja, und den Sammelbildchen-Wahn. Ja, ja, das ist wirklich ein Wahn. Genau. Ist es auch so, dass diese Kluft wieder zwischen Arm und Reich und welche Eltern besorgen diese Bildchen ihren Kindern und welche sagen, nein, ich gehe nicht extra in den und den Markt, um diese Bildchen zu bekommen. Das führt zu ziemlichen Konflikten einmal unter den Schülern. Mhm. Man kann die auch gar nicht ausschalten, diese Konflikte. Und man merkt auch, dass die Aggression, mit der über Fußball gesprochen wird, und über Länder und über verschiedene Spieler, also mit allen Titulierungen im Negativen, sieht man eigentlich, was da für ein aggressives Potenzial hinter dem ganzen Fußball geschehen ist. Bist du Grundschullehrerin? Nein, ich bin Förderschullehrerin, ja, arbeite aber im Moment an der Sprachheilschule. Da sind also ganz normale Kinder mit leichten Sprachschwierigkeiten. Naja, aber du bekommst das da auf jeden Fall in der Schule genauso mit, wie du es gerade beschrieben hast. Ganz genau. Und wir sind ja integriert an der normalen Grundschule, also auch die anderen Grundschulkinder. Da kriegt man auch in der Pausenaufsicht mit, wie man sich über diese Bilder streitet, wie der eine hat schon die Sammelmappe, der andere nicht. Ja, ja. Diesen Aspekt habe ich noch nie drüber. Und dann natürlich noch über die verschiedenen Fußballer und über die Länder aber das würde auseinandergesetzt ja, und das wirklich schon ab dem 7., 8. Lebensjahr. Ja, ja, ja. Das würde ja bedeuten, dass genau das Gegenteil von dem passiert, was eigentlich der Sport will, nämlich Völker verbindend, freundschaftsfördernd sein. Du würdest sagen, das ist eher, das grenzt sogar ab und fördert den Nationalismus. Und was ganz schlimm ist, wenn man das Thema versucht, also das fängt schon an, dass im Moment der Fußballplatz der eine von allen am liebsten belegt worden, belegt werden würde. Ne? Also jeder will im Moment halt Fußball spielen. Wenn man sagt, wir haben noch so und so viele andere Spielmöglichkeiten, nein, Fußball. Ja. Und auch immer voll aggressiv. Ja? Sind denn die Mädels, die kleinen Mädels auch schon so jeck oder nur die Jungs? Nein, also das sind hauptsächlich die Jungs, muss man dazu sagen. Wobei die Mädchen sich natürlich dann auch, ja, die wollen natürlich auch dabei sein. Und wollen mitreden können. Ja, und es ist halt auch so, jeder oder viele gucken es zu Hause, viele dürfen bis spät aufbleiben, das erzählen sie jetzt auch schon. Ja, und sind stolz. Dass sie das dürfen, was natürlich nicht so toll ist für den Unterricht am Morgen. Natürlich. Beate, die Sendung ist vorbei, aber das war ein interessanter Aspekt, das mal so zu hören. Das wusste ich gar nicht und sicher viele andere Zuschauer und Zuhörer auch nicht. Ja. Vielen, vielen Dank und alles Gute dir. Tschüss. Ja, ciao. Tschüss. In der Technik heute Nacht, Andreas Fulford. Morgen Freitag, freie Themennacht, 1 Uhr Radio ins Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ihr könnt ab 0 Uhr morgen wieder anrufen. Tschüss, ciao.